Echt, ey. Mundharmonika klingt immer wie Dylan gleich, oder? Ja. Ja, sicher. Das müsst ihr aber alles im Konzept erkennen. Ne? Ja, ja. Ja, natürlich, alles. Vor allem textlich auch, ne? Ja, ja, sicher. Ja. Funny. Ja, fällt dir was ein? Nee, eher nicht. Nee. Aber ich fände es besser, wenn du singen würdest. Mir fallen da irgendwie nie Reime ein. Ach, das kommt noch. Du bist ja noch jung. Ja, danke. Kannst du den schnellen Text improvisieren, Fanny? Ja, da muss ich, das schaffe ich schon noch. Ja? Ja. Super. Aber natürlich mit anderer Musik. Ja, wir können einfach mal testen. Ah. Jung, fang mal an. Ja. Do you remember? Do you remember? Do you remember? Ja. Sag mal, das war doch Nana Muscuri. Hat ja eh keiner verstanden bei der Lautstärke, bei der Scheiße. Oh, Fanny, jetzt sind wir aber echt so weit, dass wir, glaube ich, hier mal einen Punk-Song singen. Singen wir den hin? Ach nee. Weiß ich nicht, ob ich sowas noch drauf hab. Versuchen wir mal. Nee. Nee? Nee, ich fand das Interessante war jetzt der Bezug zu Nana Muscuri. Nana Muscuri? Ja. Ist einer der älteren Songs von dir, oder? Hm. In dem es ja um den Nana Muscuri-Effekt geht. Wie du es sagst, dann ist es wahrscheinlich, ja. Fanny, ja. Hast du so eine heimlichen, so Sachen, die du eigentlich nicht zugeben wolltest? Nö. Bist du warst beim Cypress Hill Konzert. Fanny. Hab ich nämlich gesehen. Diese Ghetto-Rap-Geschichten, die sind natürlich auch auf ihre Art klasse, so, okay, aber Fanny. Ist schon eine andere Welt. Vielleicht sollten wir ja so Rap-Musik machen. So irgendwie so Hip-Hop-Zeug? Ja, finde ich sehr gut. Können wir einfach mal probieren. Ja, dann machen wir noch einen Bass drin und ein Schlagzeug, dann klingt es ein bisschen satter und ein bisschen... Haben wir doch schon alles. Sprechgesang wäre wichtig. Weil so singe ich eigentlich auch oft. Ach, ehrlich? Wie die fetten Brote, die machen doch schon ganz, ganz klasse Sachen, finde ich. Aber nicht öffentlich, oder? Nee, eher nicht. Am besten man übt öffentlich. Was war deine Motivation? Dass man nicht groß noch suchen muss nach einer Melodie. Das ist natürlich praktisch. Fanny van Dan. Fanny van Dan hier im Studio. Ja, genau, Jürgen. Rhythmuscomputer ist wichtig. Das ist schon mal sehr schön. Fanny, du singst. Mit Gitarre oder ohne Gitarre? Mit Gitarre am besten. Probier's mal, wenn ich hängen bleibe, dann steigen wir aus. Ja, genau. Muss aber auch noch Schlagzeug spielen, Jürgen. Ja? Ja. Bleib stehen, eiskalter Mörder. So lässt man sich einfach nicht reden. Ich sag mal jung. Ich sag mal jung. Wir stehen als Kölner Mörder. Bitches, fuck off. D-D-D-R-L. Irgendwas machen wir falsch. Das ist kopierte Kacke. Das ist mal gut kopierte. Mehr halte ich gar nichts. Oh Mann, kannst du dir vorstellen, dass bei mir sofort so eine Art Verzweiflung einsetzt? Echt zum Heulen. Ich überlege, ob ich irgendwann als Kunst mal geheult habe. Als Kunst? Natürlich alles. Ja, ich gehe nach Hause. Ah ja. Bringt ja nichts mehr heute. Fanny, schön, dass du hier warst. Das fand's auch wunderbar. Wir können uns ja später nochmal treffen. Ja, ergibt sich vielleicht. Tschüss. Tschüss.